hast du keinen Raum für Jesus. Sieh, er will dein Heiland sein. Horch, er klopft an deiner Türe. Sünder lässt du ihn nicht ein. Wer will ganz sich Jesus weihen? Wer tut auf des Herzens Tür? Seele, du wirst nie bereuen. Lass ihn ein, er schenkt sich dir. Raum hast du für eitle Dinge, nur für deinen Jesus nicht. Ach, willst du dich dem verschließen, dem um dich das Herz bricht? Wer will ganz sich Jesus weihen? Wer tut auf des Herzens Tür? Bereuen, lass ihn ein, er schenkt sich dir. Hast du keine Zeit für Jesus, der vor deiner Türe steht? Oh, benutzt dein Seelges heute, morgen schon mag's sein zu spät. Wer will ganz sich Jesus weihen? Wer tut auf des Herzens Tür? Seele, du wirst nie bereuen. Lass ihn ein, er schenkt sich dir. Gib dein Alles hin an Jesus, denn die Gnade zeilt als des Gerichtes Stunde, dann trifft dich das Urteil schwer. Wer will ganz sich Jesus weihen? Wer tut auf des Herzens Tür?